Hier öffnet sich ein Hintertürchen für die Trance. Bloßes Sitzen allein reicht nicht, um die degenerativen Veränderungen der Wirbelsäule zu erklären. Die Belastungsspuren sind vor allem auf der Vorderseite der Wirbelkörper zu finden. Sie muss eine dauerhafte, seltsam vorgebeugte Haltung eingenommen haben, vor allem mit den Schultern, sagt Orschied. Das scheint geradezu habituell gewesen zu sein. Könnten das ekstatische Bewegungen mit dem Rumpf gewesen sein? Das müsste sie schon mehrere Stunden am Tag gemacht haben. Die vom Anthropologen postulierte Haltung korrespondiert erstaunlich gut mit jener Entspannungsposition, in der unsere Heldin verhindern konnte, dass ihre Augen ein wildes Eigenleben entfalteten. Womöglich war das von klein auf die Haltung, in der sie saß, auch weil sie so sicher war, niemanden zu verschrecken. Und hier erhält die Trance-These eine neue Chance, ohne dass wir bar aller Indizien behaupten müssten, dass auch sie zu Fliegenpilzen oder zu psilocybinhaltigen Pilzen wie dem spitzkegeligen Kahlkopfgriff, der in Mitteleuropa vorkommt. Spezielle, dauerhaft eingenommene Körperhaltungen können nach einer Weile erweiterte Bewusstseinszustände, also Trance, hervorrufen. Wir hatten die auf Felicitas Goodman zurückgehenden Forschungen erwähnt. Im Fall unserer Schamanin erscheint folgende Annahme deshalb nicht abwegig. Weil sie sich, oft ebenso angestrengt wie dauerhaft nach vorn beugte, um einem Nystagmus zu entgehen und die anderen womöglich vor ihrem Blick zu schützen, entdeckte sie, wie sie sich in tranceartige Zustände versenken konnte. Über deren Inhalte etwas auszusagen ist unmöglich. Nicht nur, weil die Berichte, die uns heute vorliegen, alle individueller Natur sind, sondern weil sie, und hier begegnen wir einmal mehr demselben Phänomen wie in Sachen genetischer Grundlage von Haut- und Augenfarbe, von heutigen Menschen stammen. Es ist fraglich, ob deren oft gemachte Erfahrung von der Auflösung der Subjektivität, dem Verschmelzen von Ich und Welt, dem plötzlichen Sprechen von Tieren und nicht belebten Dingen, nicht gerade das typische Produkt unserer ebenso materialistischen wie individualistischen Weltsicht sind, die eine klare Grenze zwischen Ich und Außenwelt, zwischen Geist und Materie behaupten. In einem animistischen Kosmos, in der diese heute als psychedelisch gehandelten Annahmen ohnehin Teil der Alltagswahrnehmung waren, stellten solche Erlebnisse nichts allzu Besonderes dar. Doch würde auch bei der Schamanin eine Trance zu überraschenden Erfahrungen geführt haben, die ihr den Eindruck vermittelten, ins Reich der Geister überzutreten. Ihre Seele begab sich auf Reisen, wenn sie in dieser konzentrierten Haltung verharrte und in rhythmisches Schwanken verfiel.